Dass es in Salzburg oft regnet, dafür braucht man keinen Wetterbericht, weil reinstes Sprichwort. Aber nur die wenigsten wissen, dass in Salzburg der Regen das gute Wetter ist. Entweder Regen oder Föhn. Und Föhn immer gefährlich für Kopfe. Da hätte der Brenner schon ein bisschen aufpassen sollen, dass ihm die Gedanken nicht zu wild durch den Kopf galoppieren. Es ist mir eine besonders große Freude, dass gerade die größten Künstler nicht auf die Ärmsten der Armen verzichten. Interessant. Schon am Heimweg von der Festspielwitwe hat sich der Brenner steif und fest eingebildet, dass der Monsignore Schorn seine Rede gar nicht für die berühmten Wohltätigkeitspartygäste gehalten hat, sondern ausschließlich für den Brenner. Sprich, letzte Warnung. Nur der Dilettant greift wollüstig nach allem, was ihm in die Finger kommt. Zur Kunst aber findet ein Werk erst in der Selbstbeschränkung im Verzicht. Mein lieber Schwan, vor lauter Föhn und Kopfweh im Anmarsch hat der Brenner den Anfang der Rede noch fast wörtlich im Kopf gehabt. Aber wenn er am Anfang der Party schon gewusst hätte, dass der Redner ausgerechnet der Bischofskandidat Monsignore Schorn ist, hätte er natürlich besser aufgepasst. Weil gerade wegen dem hat ihm ja der Regens vom Marianum den Auftrag gegeben. Wenn dich dein Ohr ärgert, dann schneid es ab. Du weißt ja noch, der Regens mit der Hasenscharte, der vom Brenner hat wissen wollen, ob an den Gerüchten über den Monsignore Schorn was dran ist. Gerüche? Ach, ich Gerüche. Ausgerechnet jetzt, wo der Papst gesagt hat, geben wir doch dem Schorn den Bischofsposten, hat da ein ehemaliger Zögling Geschichten aufgebracht. Im Duschkeller und so. Diese kleinen Fälle sind ja oft viel schwieriger zu lösen als die großen Mordfälle. Aber dann ist ja auch prompt der erzbischöfliche Restaurator Gottlieb Meller 28 Jahre nach seinem Hygieneunterricht keine 50 Meter von den alten Duschen entfernt im Tischfußballtisch als Leiche aufgetaucht, fein zerstückelt in 23 Plastiktaschen. Dann schneid es ab! Das Ohr. Ganz schneidig hat der Monsignore Schorn den Satz den Weltberühmtheiten ein paar Mal an den Kopf geworfen. Und wenn die Öffentlichkeit sich über den Wohltätigkeitsgedanken lustig macht, hat er gemeint, dann muss man sein Ohr vor diesen Verleumdungen verschließen. Leihe dein Ohr nicht einem jeden. Es könnte sein, dass du es nicht mehr zurückerhältst. Jetzt aber, wie kommt der Brenner nur zu der Einbildung, dass der Schorn die ganze Rede nur für ihn ausgedüftelt hat, quasi Warnung, dass er es nicht so gern hat, wenn jemand seiner Vergangenheit das Ohr leiht. Fixname. Richtig gefürchtet hat sich der Brenner aber erst, als er 2 Stunden nach Mitternacht in sein Hilfspräfektenzimmer im Marianum gekommen ist und seine Oropax nicht gefunden hat. Nur in letzter Zeit der Monsignore Schorn im Haus. Das Marianum steht für den Monsignore immer offen. Und wann zuletzt? Gestern Abend. Was meinen Sie mit gestern? Heute oder gestern? Gestern, weil wir heute schon morgen haben. Vor ein paar Stunden habe ich ihn hinausgehen sehen. Allein? Ja, allein. Wie kann es das geben, dass ein gestandenes Mannsbild wie der Brenner nachts um 2 den Pförtner aufweckt, nur weil ihm wer seine Oropax aus der Schachtel genommen hat? Du musst dich hineinversetzen in einen Menschen, der gerade auf einer schillernden Party war, die vielen Berühmtheiten, dann die Sache mit dem Festspielwitze, die Betting-Sache, die Okusake-Sache, dann der Heimweg über den föhngebeutelten Kapuzinerberg hinein in die unsympathische Internatsburg und einzige Zuflucht die Schachtel mit den rosaroten Wachskügelchen. Und von den 20 Kügelchen ist kein einziges mehr drinnen. Aber leer war die Schachtel trotzdem nicht, weil jemand hat die rosaroten Wachskügelchen in ein wunderschönes, vollkommen naturalistisches, menschliches Ohr verwandelt. Van Gogh nichts dagegen. Das ewige Läuten in dieser Stadt hat den Brenner schon richtig ein bisschen aggressiv gemacht. Bei der Notapotheke hat er dann selber läuten müssen. Hoffentlich haben Sie nicht von den Europacks Kopfweh gekriegt. Ja, das haben wir ins Hirn gerutscht. Notapothekerin Augenweide, dass es ihm regelrecht die Sprache verschlagen hat. Aber zu viel Föhn und Kopfweh. Überhaupt hat der Brenner die ersten 2 Tage nach der Party ja absolut nichts getan. Er ist höchstens am Salzachufer gestanden, hat auf das Wasser hinuntergestarrt, das in seiner berühmten grünen Schädelwehfarbe, in diesem berühmten trägen Schädelwehtempo Richtung Abgrund spaziert ist und hat geglaubt, dass er nichts tut. Vorstadt im Föhn. In Salzburg Traditionspflege natürlich großgeschrieben. Gereimt auch noch. Am Brückenpfeiler haben die doch wirklich einen Wetterbericht von damals in Marmor gemeißelt. Am Abend liegt die Stätte öd und braun, die Luft von gräulichem Gestank durchzogen. Mein lieber Schwan. Ein Wetterbericht. Wenn Sie heute so ohne Fröhlichkeit den Smogalarm ansagen würden, sofort Massenselbstmord. Der Sandler, der den Gottlieb in den Tischfußballtisch gesteckt hat und sich dann in der Dusche aufgehängt hat. War früher ja auch Wetteransager. Ja, womöglich hätte er heute noch leben, wenn sie nicht beim Radio ständig zu diesen fröhlichen Ansagen gezwungen hätten. Und dann endlich Föhn vorbei und auch das Schädelweh komplett weggefegt. Der Brenner hat angefangen, in allen Ecken des Marianums herumzuwühlen. Aber außer einem Personalgruppenfoto auf dem Mühlberg hinter der Pförtnerloge ist ihm nicht viel untergekommen. Der hat mich für Sie angerufen. Wann? Vorgestern. Das Foto ist ihm auch nur aufgefallen, weil jemand die meisten Gesichter herausgeschnitten hat. An und für sich nicht aufregend, aber wenn in einem Haus ein Mensch in 23 Teile geschnitten worden ist, dann wirst du bei solchen Sachen empfindlich. Warten Sie, ich hab's aufgeschrieben. Vorwahl Deutschland, Vorwahl Betting, Rufnummer. Der Brenner hat es gleich vom Portier ausprobiert. Aber nicht, dass du glaubst, die Philippinin Mary Okusaki hat abgehoben. Nein. Das geht nicht am Telefon. Du musst sofort herkommen, Brenner. Du hast gar Ahnung, was auf den Disketten alles drauf ist. Bei so Wetter, man schicke keine Hunde aus dem Taxi. Aber das hat der Brenner schon gar nicht mehr gehört, wie er im strömenden Regen im Betting aus dem Taxi gestiegen ist. Aber jetzt langsam. Betting 69, stimmt. Dr. Okusaki. Was machst du bei der Okusaki, René? Dr. Okusaki. Steht an der Klingel. Ich wohne schon seit 2 Tagen bei ihr. Wie die zu ihrem Doktortitel gekommen ist, das erratst du nie. Und was auf den geklauten Adressen ist, geht noch alles drauf. Es kommt sofort her. So eine Veranstaltung wie Festspiele, wo du den Millionären das Gefühl gibst, dass sie ein bisschen unter sich sind, besteht ja praktisch nur aus Adressen. Die neueren Festspiele haben ja nicht so über Generationen aufgebaute Adressenlisten und wenn, dann noch lange nicht die über Jahrzehnte gesammelten Geheiminformationen. Weil da fragt man bei den Hausvermietern ein bisschen herum, vielleicht ein bisschen das Telefon abhören, aber das muss gar nicht sein. Und nächstes Jahr wundert die Gattin sich, dass sie zum Geburtstag genau die richtige Probepackung kriegt. Und sagt ihrem Schatz ins Hörrohr, weißt du was, wir fahren doch wieder nach Salzburg und nicht nach Baden-Baden, weil Österreicher immer nett und schicken genau die richtige Hautcreme. Betting 69. Gleich hinter Freilassing, ja? Natürlich Katastrophe, dass der Gottlieb, also der, den sie in 23 Teilstücken im Tischfußballtisch gefunden haben, die Adressenliste der Festspiele im Computer kopiert und sie ausgerechnet an das neureiche Festival in Baden-Baden verkauft hat. Sprich, Hochverrat. Ein bisschen geärgert hat sich der Brenner schon, wie er im strömenden Regen in Petting vor der Haustüre 69 steht und der René nicht aufmacht. Der liegt schon gerade im Bett mit der Frau Doktor. Hallo! Durch den Regen und die plötzliche Abkühlung hat die Erde richtig gedampft. Da ist dem Brenner wieder die Marmortafel von der früheren Wetteranstalt in den Sinn gekommen. Gebilde gaukeln auf aus Wassergräben. Vielleicht Erinnerung an ein früheres Leben. Dann hat er sich mit dem Rücken an die Haustür gepresst, weil er ist ja schon ganz durchnässt gewesen. Und natürlich große Verwunderung, die Tür nicht abgesperrt. Der Kanal speit plötzlich feistes Blut vom Schlachthaus in den stillen Fluss hinunter. Der Brenner hat sich übergeben müssen, wie er die Tür zum Wohnzimmer aufgemacht hat. In Körben tragen Frauen Eingeweide. Weil das ist im Grunde kein Wetterdampf gewesen, sondern die über das Wohnzimmer verstreuten Leichenteile haben immer noch richtig gähnt, gedampft. Und ein Kanal speit plötzlich feistes Blut. Langsam kriecht die Röte durch die Flut. Das war die reinste Schlachtplatte. Jetzt der Brenner natürlich Panik. Auf und hinaus in den Garten. Ermordete hätte der Brenner an und für sich in 19 Polizeijahren schon genug gesehen. Aber jetzt wirklich Angst. Weil er hat unbedingt den Gedanken vertreiben müssen, dass es womöglich der René war, der das frühere Küchenmädchen, die Philippinin Mary Okusaki, so zugerichtet hat. Der Brenner ist mitten im Garten stehen geblieben. Praktisch Freiluftdusche. Er hat nicht gewusst, was er tun soll. Jetzt hat er darauf gewartet, dass vielleicht einmal der liebe Gott etwas tut und ihn im Regen auflöst wie ein unschuldiges Zuckerstück. Also entweder Pfeifen oder Zähne klappern. Beides kann kein Mensch. Diese alte Geschichte, dass der Brenner oft eine Melodie gepfiffen hat, wenn sein Unbewusstes versucht hat, ihm einen kleinen Hinweis zuzuflüstern. Was soll das für ein Hinweis sein? Ich muss auch ehrlich sagen, Unbewusstes oft überschätzt, weil oft nur ein Wichtigtuer, der nicht viel mehr weiß als jeder andere auch. Gute Melodie. Kein guter Hinweis. Der Regen ist auf ihn heruntergeklatscht und hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Und langsam ist die Nässe von seinem Kopf in seinen Körper hinunter und seine Knie haben losgerattert. Nähmaschine, Hilfsausdruck. Da rein. René. Was für René? Jetzt wirst du sagen, der René ist es bestimmt nicht gewesen. Die Polizei hat es leider anders gesehen. Was? Für Arene! Aber der Brenner hat mit seinen 40 Grad Körpertemperatur nichts mehr herausgebracht, wie ihn der bayerische Polizist angebrüllt hat. Den haben nämlich die Nachbarn der Frau Dr. Okusaki angerufen, weil da ein Mann schon seit Stunden im strömenden Regen gestanden ist. Fieber, oft wunderbare Sache. Der Brenner hat gar nicht mitgekriegt, wie der bayerische Polizist die blutverschmierte Jacke vom René unter den Leichenteilen gefunden hat. Fingerabdrücke haufenweise. Und so viele Renés gibt es gar nicht in der Kartei. Ein paar Tage in der Obhut unserer Schwester Oberin und Sie sind wieder wohlauf, Herr Brenner. Und er hat auch nicht mitgekriegt, weil Schock, wie die Freilassinger Polizei aus ihm herausgelockt hat, dass er für das Marianum arbeitet und wie ihn dann der Sportpräfekt Fitz in seinem Auto zum Krankentrakt des Internats gefahren hat. Ihnen gibt niemand die Schuld an Vorfall. Wie der Regens mit der Hasenscharte den Brenner dann am Krankenbett besucht hat, war der Brenner eigentlich schon komplett fieberfrei. Die Kriminalpolizei wüsste nur gern, ob sie einen Hinweis darauf haben, wo sie der schwer vorbestrafte Rehnoldner aufhalten könnte. Er hat einfach so getan, als könnte er gar nichts hören in seinem Zustand. Und ständig hat er die Wohltätigkeitsrede des Monsignore Schorn vor Augen gehabt. Schön säuberlich getippt, mit ein paar handschriftlichen Korrekturen am Rand. Genauso, wie er sie auf der Rückfahrt von Betting im Auto des Präfekt Fitz herumliegen gesehen hat. Wie Sie das mit der Dr. Okusaki herausgefunden haben, Respekt. Nicht nur Politiker lassen sich ihre Reden von anderen schreiben. Ein Bischofskandidat hat ja auch nicht die Zeit. Und da können sich Leute wie der Sportpräfekt Fitz ein bisschen was dazu verdienen. Weil 5 Kinder und eine Frau. Da hat's ein echter Geistlicher schon echt besser. Jetzt natürlich große Frage, wer von den beiden dem Brenner das Ohr hingelegt hat. Würde mich wirklich interessieren, wie Sie herausgefunden haben, dass der Doktortitel nicht Ihr Titel war, sondern eher Ihres verstorbenen Mannes. Oft erfährst du von einer Frage 100-mal mehr als von einer Antwort. Wer hat Sie nur darauf gebracht, dass der Leiter unseres kirchlichen Eheanbahnungsinstituts sich nach so vielen Jahren vorbildlicher Arbeit in seine eigene Klientin verliebt hat. Der Brenner hat ja gar nicht gewusst, dass der alte Doktor Gut das blutjunge Küchenmädchen Mary Okusake geheiratet hat und bei der Hochzeit den Namen der Frau angenommen hat. Der René hat es gewusst, aber hat es ihm am Telefon ja nicht erzählen wollen. Der Bischof hat ihn mehrmals aufgefordert, die illegale Beziehung zu der Minderjährigen abzubrechen. Aber tragischerweise stellte sich heraus, dass er das Mädchen wirklich liebte. Sonst hätte er kaum das Institut aufgegeben und die Stadt verlassen und ihren Namen angenommen. Alles lange her. Und der arme Doktor Vielgut ist schon seit Jahren tot. Und unsere Mary ist jetzt auch tot. Doch sein Institut floriert hervorragend. Es sind die Werke, die von einem Menschen bleiben. Nicht der Glaube, die Werke. Der Regens muss geglaubt haben, er kann den Brenner mit seinen interessanten Fragen aus seiner Erstarrung herauslocken. Aber nichts da, der hat weiter simuliert, dass er nichts hört. Aber nach einer Woche Bettruhe hat er vor der Tür wirklich was gehört. Ein Zischeln und Murmeln und Rascheln. Er hat geglaubt, die dürre Klosterschwester raschelt das so. Er ist noch ein bisschen wackelig aus dem Bett gesprungen und hat die Tür aufgerissen. Du musst wissen, Sandler, sprich Obdachlose, haben ja oft furchtbar schlechte Nerven, weil keine Vitamintrinks, keine Spurenelemente. Jetzt hat der Sandler diesen fürchterlichen Schrei abgelassen, nur weil hinter ihm eine Türe aufgegangen ist. Was, du mir schreckst? Was magst denn du da? Schau dir das einmal an. Schau dir das an. Na, wenn ich jetzt hinschau. Drinnen. Plastiktaschen. Alte. Alte Plastiktaschen, der ganze Schrank voll. 20, 30 Jahre alte sind da drunter. Der Brenner hat es noch immer nicht kapiert und das hat ihn natürlich verraten. Wer bist denn überhaupt? Der Sandler hat ihn ja bis dahin für einen Kollegen gehalten. Weil nach einer Woche im Bett siehst du eben nicht aus, als wenn dich deine Mutti gerade frisch gekämmt in den Erstkommunionsanzug gesteckt hätte. Was fragst du nicht unten in der Kugel nach einer Plastiktasche, wenn du deine brauchst? Hast du schon jemals einen Sandler mit so einer wertlosen Rascheltasche gesehen? Aber die da rascheln auch, ich hab's ja bis einer gehört. Weil er neue drunter sind. Wenn bei uns einer mit so einer weißen Rascheltasche daherkommt, weiß ich sofort, das ist nur ein Bankdirektor, der in der Freizeit ein bisschen Streetwork macht. Du musst wissen, die Wirtschaftsbetrüger werden heute oft nicht mehr ins Gefängnis gesteckt, weil der Staat sagt, ich kann den schlechten Einfluss auf die anderen Häftlinge nicht verantworten, sondern Tatausgleich. Da verlangt das Gericht, mach ein paar Wochen Sozialarbeit und dann sind wir wieder gut. Es gilt aber nicht für alle, dass die weißen Plastiktaschen nicht verwenden. Versteht's nicht, versteht's nicht. Die Neuen haben überhaupt kein Gehalt mehr. Die Alten sind noch so ölig, die halten ewig. Die kann man noch anzünden und schnüffeln, wenn's kaputt sind. Der Kollege hat jedenfalls nur weiße Sacheln verwendet, wie er vor 3 Wochen die Leiche in den Tischfuß bei Tisch verbockt hat. War das auch ein Sozialarbeiter? Der und der Sozialarbeiter. Der hätte sich aber lang verstellt. An seinem 47. Geburtstag habe ich ihn am Bahnhof kennengelernt. Da hat er sich niedergesoffen und gesagt, an einem 50er hänge ich mich auf. Und jetzt ist er grad 50 geworden. Der Obdachlose, den die Polizei damals von der Internatsdusche runtergeschnitten hat, war ja früher einmal Wetteransager beim Radio. Dann 3 verregnete Sommer, die Leute natürlich gnadenlos, sind seine Sympathiewerte in den Keller gefallen, bis man ihn entlassen hat. Dann hat er leider den Chef der ZAMG sprich Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, der ihm immer die schlechten Wetterwerte geliefert hat, über den Haufen gefahren, Mordversuch. 3 Jahre Gefängnis und nie wieder erholt. Der ist erst 50 gewesen? Hat jünger ausgeschaut, gell? Die Kripo, natürlich froh, dass sie den Mordfall Gottlieb Meller so schnell hat lösen können. Rückfalltäter immer gut und Akte geschlossen, so schnell schaust du gar nicht. Und der hat Geburtstag gehabt? Glaubst du, der hätte sich Anfang Juli aufgehängt, wenn er November Geburtstag hat? Er hat den Schlüssel vom alten Duschtrakt gestohlen und gesagt, er will sich nur an einem Ort aufhängen, wo er bestimmen kann, ob es regnet oder nicht. Ja, geh, verschwind her, Schlechte! Und ich rufe die Schwester Oberin. Wie das Handl an dem Skelett vorbeigekommen ist, praktisch medizinische Demonstration, hat er salutiert. Oswald, abtreten. Dass es nicht der selbstmörderische Obdachlose, also der Wetteransager war, der den Gottlieb eingepackt hat, war nicht so schwer zu begreifen. Aber der Brenner hätte gern begriffen, wer es dann wirklich war, der den Gottlieb und die Mary Okusake auf dem Gewissen gehabt hat. Ihr begreift's nicht. Ihr begreift's immer noch nicht. Das war wieder für den Sandler unbegreiflich, dass der Brenner glauben kann, einer von seinen Kollegen würde sich mit 23 weißen Taschen abgeben. Warum sagt der Oswald zu dem Skelett? Dass es nichts mit dem Mörder von John F. Kennedy zu tun hat, ist dem Brenner schon klar gewesen. Os. Lateinisch Knochen. Knochen, Mann. Ich sage nur bunte Kammermatura. Wie der Brenner es dann endlich begriffen hat, muss er aber ein bisschen erschrocken sein, weil er hat sich beim Rasieren derart in die Oberlippe geschnitten, dass sein Blut in dicken Tropfen in das blitzend weiße Waschbecken gefallen ist. Und dann natürlich schicksalvoller Lauf. Die 3 Blutstropfen im Waschbecken. Fast ein bisschen wie im alten Märchen. Weil jeder einzelne ist dann für eine ekelhafte Entwicklung der Ereignisse gestanden. Punkt 1. Wie heißt die? Sag schon. Wendy Lee. Und die? Ming Wang. Pass auf. Der Pförtner zuerst ein paar Ausflüchte, aber dann hat er zugegeben, dass er die Gesichter der Philippinen-Küchenmädchen aus dem Marianum-Gruppenfoto herausgeschnitten und in sein Sexheft über die Gesichter der Hauptdarstellerinnen geklebt hat. Du weißt schon, das Personalfoto, das der Brenner damals am Mühlberg gefunden hat. Und die? Julian. Schreib's hin. Punkt 2. Der Brenner ist mit dem Sexheftchen zur Wohltätigkeitsvite auf den Kapuzinerberg hinauf. Das ist ein furchtbares Heft. Einen Namen. Suchen Sie sich bitte da von der Liste irgendeinen Namen aus. Wendy Lee ist der einfachste. Gut, nehmen Sie Wendy Lee. Die Wohltätigkeitswitwe war die einzige, wo sich der Brenner sicher war, dass sie wirklich wissen will, wer ihren Gottlieb auf dem Gewissen hat. Und jetzt? Na, jetzt rufen Sie die Nummer an und fragen Sie, ob die Wendy Lee in einer Stunde ins Festspielhaus kommen könnte. Die Nummer? Die Nummer ist nämlich ihre eigene Nummer gewesen. Drüben am Mönchsberg, die vermietete Villa. Wo dem Brenner damals ein asiatisches Mädchen fast die Tür aufgemacht hätte, wenn die Angora-Katze sie nicht so energisch zurückgepfiffen hätte. Und im Sexheft des Pförtners hat der Brenner das Mädchen dann wieder gesehen. Die Wendy Lee. Ja, in einer Stunde. Ja, Festspielhaus. Geht alles in Ordnung, ja? Danke. Auf Wiederhören. Punkt 3. Der Brenner ist dann zum Kapitelplatz marschiert und hat bei der Heiratsagentur Dr. Phil Gut geläutet. Weil er hat den Waldbrand fragen wollen, warum auf einmal Kündigungsgelüste. Aber es war niemand im Büro. So, schon wieder einer. Ich komme. Für sowas hat das Fräulein Schuh vom Festspielbüro irgendwie ein besonderes Gespür gehabt. Keine Zeit. Mir ist schon wieder einer in die Felsen rein, Entschuldige, hüpft der Föhn. Das ist doch gar kein Föhn. Er sagt das. Mein Kopf. So? Das Fräulein Schuh hat dem Brenner einfach den Rücken zugekehrt. Grund zur Eile hat aber keiner bestanden, weil natürlich die 70 Meter freien Fall hat noch keiner überlebt. Mit der einen Ausnahme natürlich. Wenn Sie es nicht stört, würde ich mir das gern anschauen. So etwas ist aber kein schöner Anblick. Ich weiß, wie sowas aussieht. Hat sie nicht alles wissen. Ich weiß sogar, wer Ihr Sohn ist. Sie haben mir ja damals selber anvertraut, dass Sie ihn nach dem John F. Kennedy getauft haben. John ist ja nicht so ungewöhnlich. Aber dass Sie Ihrem Kind den mittleren Namen des amerikanischen Präsidenten angehängt haben. Fitzgerald. Dabei war ich schon am ersten Tag im Marianum ganz nahe dran. Der Regens hat mir Ihren Sohn vorgestellt. Sportpräfekt Fitz. Und ich hab halt geglaubt, der alte Herr kriegt das R aus Fritz, nicht über seine Hasenscharten. Fritz hätte Bischof werden können, wenn er nicht verführt worden wäre. Fitzgerald Schuh. Ein wunderschöner Name. Und so schreibt er nur Reden für den Bischofskandidaten Schorn. Wunderschöne Predigten. Zum Beispiel über Ohren. Haben Sie die gehört? Und verstanden. Haben Sie schön gesagt, gehört und verstanden. Das ist ein großer Unterschied. Zum Beispiel, dass Sie Ihren Sohn nach dem amerikanischen Präsidenten getauft haben, habe ich von Ihnen schon vor Jahren gehört, aber erst heute verstanden. Verstanden, dass ich nicht lache. Und dann hat sie dem Brenner die ganze tragische Geschichte erzählt. Das Fräulein Schuh hatte schon sehr jung im Festspielhaus angefangen. Damals haben wir einen Bühnenarbeiter gehabt, der hat dem Kennedy ähnlich gesehen wie ein Zwillingsbruder. Am Nachmittag, wenn kein Mensch in der Felsenreitschule war, haben wir uns öfters dort getroffen. Es war besonders romantisch, wenn das Dach der Felsenreitschule offen war und über uns nichts als die Felswand mit den Arkaden und der blaue Himmel. Und einmal, wie wir danach so daliegen, habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, ein Erdbeben. Und da ist an der Stelle von meinem Geliebten ein wildfremder Mann gelegen. Selbstmordkandidat. Der ist so weich auf meinem Kennedy gelandet, dass er quietschlebendig geblieben ist und nur unter ihm mein Kennedy tot. Da hat Ihr Sohn also schon eine Minute nach der Zeugung keinen Vater mehr gehabt. Wie haben Sie es herausgefunden, dass er mein Sohn ist? Er sieht mir doch gar nicht ähnlich. Na, aber dem John F. Kennedy. Eigentlich ist der Brenner ja durch den Sandler, der vor dem Skelett salutiert hat, auf die Idee gekommen. Aber er hat es nicht übers Herz gebracht, dem Fräulein Schuh gegenüber den Sandler zu erwähnen. Das Skelett im Marianum heißt Oswald. Genau wie der Mörder des John F. Kennedy. Mühlbacher Erwin. So hat der Mörder Iris John F. Kennedy geheißen. Der zahlt heute noch jedes Jahr zu Allerheiligen einen Kranz für seinen Retter, obwohl er ihn nur so kurz kennengelernt hat. Lee Harvey Oswald. Ein Vorname als Nachname. So bin ich draufgekommen, was hinter dem F des amerikanischen Präsidenten gesteckt ist. Fitzgerald. Wie die beiden jetzt die riesige Bühne der Felsenreitschule betreten haben, der blaue Himmel über dem offenen Dach, das blendende Sonnenlicht, das die Bühnenbretter aufgeheizt hat, und mittendrin ein roter Strahlenkranz, der sich um den Kopf der Leiche gebildet hat. Waldbrand nichts dagegen. Die Frau vom Dr. Prader. Das ist genau die Stelle, wo ich damals gelegen bin. Sie fallen immer auf dieselbe Stelle, weil man überhaupt nur von dem einen Felsvorsprung wegspringen kann. Ich weiß immer schon, wo sie liegen, wenn drüben das Telefon läutet. Ja, immer auf dieselbe Stelle. Aber die Leute sind immer andere. Die Frau Dr. Prader war die engste Mitarbeiterin von ihrem Sohn. Sie hat offenbar erkannt, dass jetzt alles auffliegen wird. Der lukrative Jungfrauenhandel, den Sie mit Ihrem Sohn aufgezogen haben. Das müssen Sie zuerst einmal beweisen. Vor Jahren haben Sie mir weisgemacht, der Carlos José hätte die Anrufe nur fingiert, um seine miserable Gesangsleistung zu rechtfertigen. Er hat ja auch miserabel gesungen. Warum wollten Sie ihn mit Ihren Anrufen erpressen, dass er seinen auf Jahre hinaus abgeschlossenen Vertrag kündigt? Er hat doch zugegeben, dass er die Anrufe selber gemacht hat. Genau das hätte mich stutzig machen müssen, dass er dann auf einmal alles so schnell zugegeben hat. Aber ich bin erst draufgekommen, wie Sie mir jetzt nach Jahren die Premierenkarten zugesteckt haben. Wie echt Ihre Stimme war, mit der Sie die Anrufstimme imitiert haben. Oh lala, der Detektiv mit dem absoluten Gehör. So lang kann sich doch kein Mensch eine Stimme merken. Der Herr José hat eben offiziell lieber die Stimme verloren als die Hose. Vor allem, wenn so viele kleine Mädchen drinnen stecken, die Sie und Ihr Sohn ihm vermittelt haben. Kümmern Sie sich doch nicht um meinen Sohn. Kümmern Sie sich doch nicht immer um die kleinen Fische. Fragen Sie sich lieber, wie wir unsere Geschäfte über Jahre unbemerkt vom Präsidium betreiben konnten. Ihr Sohn hat den Jungfrauenhandel vom alten Dr. Phil Gut übernommen, wie Sie ihn ins Ausgedinge nach Petting geschickt haben. Und warum haben wir dem Witze sein Haus in Petting so günstig abkaufen können, ha? Der Gottlieb ist umgebracht worden, weil er dem Verschwinden der Mary Okosake nach Petting hinterhergewühlt hat. Und die Mary weil der René und ich die Spur vom Gottlieb verfolgt haben. Und die Sekretärin von ihrem Sohn ist vom Mönchsberg gehüpft, weil die Mönchsberg-Villa aufgeflogen ist, wo sie und ihr Sohn die philippinischen Jungfrauen gehalten haben, wie im reinsten Hochsicherheitstrakt. Da hat sie die Nerven verloren. Sie sollten sich lieber fragen, warum der Vizepräsident der Salzburger Festspiele so böse auf seinen Schwiegersohn war. Ich weiß, dass der die Disketten gestohlen hat. Und was war drauf auf den Disketten? Geburtstage und Probepackungen. Und dann hat das Fräulein Schuh gesungen, was auf den Disketten sonst noch drauf war. Ans zahlungskräftige Publikum kommst du nur heran, wenn du die besten Stars hast. Mit Geld kannst du aber keinen Weltstar mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Geld bietet Baden-Baden genauso. Man muss was über die geheimen Leidenschaften wissen, hat das Fräulein Schuh gesungen. Weil das da, sagt sich, ich gehe am liebsten dorthin, wo ich auch für meine heimliche Leidenschaft was bekomme. Darum sind die Aufzeichnungen, die der Schwiegersohn dem Festspielvize gestohlen hat, so viel wert gewesen. Der eine isst gern, da musst du jeden Morgen den besten Leberkäse einfliegen lassen. Der andere dies und das. Wenn du einen Star wirklich gut kennst, kommt er jedes Jahr gern wieder. Ohne unsere Arbeit wären doch alle längst zu den neureichen Festivals abgewandert. Glauben Sie, ein einziger Weltstar würde sich noch nach Salzburg verirren? Das Fräulein Schuh hat gut gesungen, aber alles für den Hugo. Der Brenner hat jetzt jeden falschen Ton gehört. Du wirst sagen, Tischfußball ist kein schönes Spiel für einen allein. Im Prinzip stimmt es natürlich. Aber es war trotzdem mit Abstand das Angenehmste, was der Brenner an diesem Tag erlebt hat. Du. Ein bisschen ist er sich jetzt selber wie so ein Tischfußballmännchen vorgekommen. Und der René ein Tischfußballmännchen und die Dr. Okusake ein Tischfußballmännchen und der Gottlieb und der Waldbrand und alle anderen auch nur Tischfußballmännchen, mit denen der Präfekt Fitz gespielt hat. Hier bin ich gelegen und dort ist mein Freund gelegen. Und ich selbst mir da immer an derselben Stelle landen, dann hätte damals das Fräulein Schuh tot sein müssen und nicht der John F. Kennedy. Der Waldbrand ist also um einen Meter zu weit hereingesprungen. Tischfußball vielleicht die beste Nachdenkhilfe, die es auf der Welt überhaupt gibt? Also hat der Fitz seine Assistentin hinuntergestoßen. Der Brenner hat eine Kugel ins Tor gejagt, dass er sich fast dabei das Handgelenk gebrochen hat. Mit den Geldern aus dem philippinischen Jungfrauenhandel hat das EA-Institut vom Dr. Philgood jahrzehntelang das Marianum finanziert. Dann hat der alte Herr den Hut nehmen müssen, weil er gegen die Statuten verstoßen hat. Wer sich die 15-jährige Mary Okusaka selber unter den Nagel gerissen hat, statt sie weiter zu vermitteln. Das Fräulein Schuh hat ihm dann als Abfindung das Haus in Petting vermittelt. Dass der Festspielvize sowieso nicht los geworden ist. Praktisch Spur verwischen, hat der Dr. Philgood dann den Namen seiner Frau angenommen. Da hat der Brenner viele Bälle ins Tor schießen müssen, bis er sich das so schön auseinandergeklappt hat. Das Institut hat dann einen vollkommen verlässlichen Partner übernommen. Der Sportpräfekt Fitz. Der Sohn des Fräulein Schuh. Solange die Kugel gerollt ist, sind auch die Gedanken vom Brenner ein bisschen herumgerollt. Jahrelang ist es alles klaglos gelaufen, bis der Gottlieb vor lauter Forschergeist die Petting-Karte aus dem Archiv gezogen hat. Eigentlich tragisch, weil mit dem spirituellen Schorn hat das gar nichts zu tun gehabt. Bang, bang, bang. Jetzt komisch. Er hat nur zwei Bälle mit Karacho im Tor versenkt, aber es hat dreimal Bang gemacht. Nicht umdrehen. Oder du bist ein toter Mann. Der Brenner nur um Millimeter am Herzinfarkt vorbei, wie der Sandler die nächste Schulmilchpackung zusammengetreten hat. Du weißt noch, Schulmilch trinken, Luft hineinblasen, zertreten und warten, ob jemand mit Herzinfarkt umfällt. Ich erzähl's ja nicht gerne, aber der Brenner hat dem Sandler eine solche aufgelegt. Da hat man schon ein bisschen gemerkt, dass er von der ganzen Situation ein bisschen angespannt war. Der Präfekt hat aber einen besseren Schlag als du. Es hat sich herausgestellt, dass ihn der Präfekt Fitz gerade aus den Duschen hinausgewatscht hat, wo der Sandler den Schlafplatz vom Wetteransager übernommen hat. Ich gebe dir einen guten Rat. Schlechte. Aber wenn der Sandler so ein Mensch gewesen wäre, der sich gern herumkommandieren lässt, hätte er ja gleich einen normalen Beruf ergreifen können, wo du einem magenkranken Chef den ganzen Tag seine Wünsche von den Lippen ablesen darfst. Und die jetzt interessant. Da, ich schenke dir was. Sind eh noch mehr Leiche. Er hat dem Brenner seinen Plastiktaschenpack hingeworfen und ist dann die Kellerstiege hinauf. Und der Brenner ist mit den Plastiktaschen dagestanden und dann losgerannt. Herr Präfekt! Wie der Brenner am Ende des Kellergangs war, ein Wasserrauschen, als würden sich 10 Schulklassen auf einmal duschen. Niagara fehle nichts dagegen. Herr Präfekt! Aber außer Wasserrauschen kein Mux. Und wie der Brenner dann durch den schmalen, weiß ausgefliesten Durchgang geschlüpft ist, hat er die ganze Pracht erst entdeckt. Bestimmt 40, 50 Duschkabinen, eine neben der anderen. Und ob du es glaubst oder nicht, alle Duschen waren voll aufgedreht. Ein Glück, dass hier nirgends ein Spiegel war, sonst hätte man aus dem Labyrinth bis an sein Lebensende nicht mehr herausgefunden. Obwohl bildlich gesprochen hat der Gottlieb Meller ja wirklich sein Lebtag nicht mehr aus diesem Spiegelkabinett des Marianischen Hygieneunterrichts hinausgefunden. Grüß Gott! Wie von Geisterhand bei allen Duschen Wasser aus. Unterpräfekt Fitz steht im eleganten schwarzen Anzug vor einer der dampfenden Kabinen. Man kann die Duschen hier nicht einzeln aufdrehen, nur alle oder keine. Ist schon eine Energieverschwendung. Aber manchmal habe ich das Bedürfnis, hier unten im alten Duschkeller zu duschen. Alle oder keine. So wie man beim Tischfußball auch nur alle Männchen an einer Stange bewegen kann oder keins. Wieso ist eigentlich Ihr Anzug nicht nass geworden? Der Präfekt hat die Duschkabine aufgemacht und ihm gezeigt, dass an der Rückwand ein schmales weißes Garderobentürchen eingelassen war. Man soll sich nicht außerhalb der Kabine nackt zeigen. Die Verführung. Wenn man der Verführung einen Kopf abschlägt, wachsen zwei nach. Sie müssen es ja wissen. Der Brenner hat es jetzt plötzlich gar nicht mehr eilig gehabt. Er hat in aller Ruhe den Plastiktaschensack auseinandergefisselt. Fragen Sie sich auch manchmal, was die Sandler in ihren Plastiktaschen herumtragen? Konsum. Ja, die sind auch schon längst im Konkurs. Spar. Und deine Lederplastiktaschen? Humanik. Balmers, Aldi, Mediamarkt und so weiter und so fort. Wissen Sie, was ich beim Denken immer falsch mache? Wenn man nachdenkt, das ist so, wie wenn man in eine Plastiktasche hineinschaut. Man öffnet eine Tasche in der Hoffnung, dass was drinnen ist. Aber es ist wieder nur eine Tasche drin. Und wenn man die aufmacht, wieder nur eine Tasche. Und ewig sofort. Ja, mit dem Denken kommt der Mensch nicht weit. Und doch ist es nicht umsonst. Weil auf den Taschen steht die Lösung oben. Wie meinen Sie das? Ich meine nur, dass man im Nachhinein immer draufkommt, dass man an der falschen Stelle gesucht hat. Man sucht Geheimnisse, obwohl es offen zutage liegt. Die wichtigsten Dinge sind nicht versteckt, wie die Sachen in einer Tasche, sondern offenkundig. Und was steht auf Ihren Taschen? Petting. Ach, dieser Idiot. Der Gottlieb hat sie mit der Schorngeschichte genervt. Deswegen hätten sie ihn aber nie umgebracht. Da hätte sowieso niemand was beweisen können. Kennen Sie den Witz, wo der Ministrant dem Pfarrer auch die andere Backe hinhalten muss? Ja, den hab doch ich Ihnen erzählt. Eben? Wegen dieser Geschichte, über die Sie ja selber Witze erzählen, hätten Sie nie umgebracht. Was geht Sie denn, Monsignore Schorn, an? Da werden Sie ein paar Predigten für ihn schreiben. Schlimmstenfalls wäre immer ein anderer zum Bischof befördert worden. Berufen. Ja. Aber dann hat der Gottlieb ausgerechnet das Dokument über die Mary Okusake angeschleppt. Dieser Spinner. Er hat Verdacht geschöpft und ist zum Dr. Prader hinauf. Aber nicht, um mit ihm zu reden, sondern um beim Mieter der Villa, dem philippinischen Botschafter, Erkundigungen einzuholen. Blöderweise hat ihnen der Waldbrand alles sprühwarm weiter erzählt. Wer? Na, die Frau, die sie heute in die Felsenreitschule gestoßen haben, nachdem sie auf der Party von ihrem Mann erfahren haben, dass sie aussteigen will, weil der René ihr die Schlüssel geklaut hat und ihr euch ausrechnen habt können, dass wir hinter der Mary Okusake im Betting her sind. Sie haben sie nur ein bisschen zu weit gestoßen. Dadurch ist sie auf dem falschen Platz gelandet. Auf dem Platz ihrer Mutter. Statt auf dem Platz ihres Vaters. Sie ist auf dem Platz meiner Mutter gelandet. Dem Brenner ist vorgekommen, als wäre das Erste gewesen, was den Sportpräfekt wirklich gestört hat. Wie sie den toten Sandler da herunten gefunden haben, ist ihnen klar geworden, dass sie nie wieder eine Chance kriegen werden. Den Neugierigen wichtig war, Gottlieb so einfach loszuwerden. Es war ein Fingerzeig Gottes. Na ja, den Gottlieb haben sie sich aber schon selber herunterlocken müssen. Ne? Ich habe den Gottlieb angerufen und gefragt, ob er sich nicht die Duschen noch einmal anschauen will, weil das hilft ihm vielleicht bei seinen Erinnerungen. Sie hätten nur nicht die weißen Plastiksäcke aus der Küche verwenden dürfen. Die haben keine Aufschriften. Solche verwenden die Sandler nicht. Keine Aufschriften. Das hat mich verraten. Geklingelt hat's bei mir erst, wie mir wieder eingefallen ist, dass das Fräulein Schuster für den Präsidenten John Fitzgerald Kennedy geschwärmt hat. Fräulein, Sie sprechen von einer Mutter. Ihre Frau Mutter hat dafür gesorgt, dass Sie das Amt übertragen bekommen haben, als Ihr Vorgänger sich unmöglich gemacht hat. Der hat sich ausgerechnet das Mädchen geschnappt, das für den damals berühmtesten Tenor reserviert war. Er war der Erste, der nur mal mit Jungfrauen nach Salzburg zu locken war. Heute geht das fast nur noch so. Darum war es schlimm, dass der Gottlieb die Daten gestohlen hat. Aber die waren so verschlüsselt, die hätten doch niemandem was genützt. Na, schlimm ist es erst geworden, wie sie die Mary Okusaka ausgeforscht haben. Der René hat sie gefunden. Starker Bursche. Na, ich habe warten müssen, bis er einkaufen gegangen ist. Warum haben sie die Mary so zugerichtet? Den Gottlieb haben sie dagegen richtig liebevoll verbockt. Ich hätte mir gewünscht, dass man ihn erst nach Schulschluss findet. Damit die Schüler nichts mitkriegen. Kinderliebe natürlich immer im Vordergrund. Als Zuhälter waren Sie recht erfolgreich. Zuhälter? Was glauben Sie denn, wie wir das hier alles finanziert haben? Den Park, die Fußballplätze, das Hallenbad. Alles in den letzten Jahren erworben. Mitten im teuersten Salzburger Stadtteil. Allein die Dachkirche hat 5 Jahre Reingewinn unserer Agentur verschlungen. Glauben Sie wirklich, das kann man aus den Spendenschärflein von irgendwelchen Rentnerinnen bezahlen? Ja, Sie wollten etwas für den Priesternachwuchs tun, wenn Sie schon selbst versagt haben. Mein ältester Sohn ist jetzt 12. Der spürt die Berufung. Die Mädchen haben Ihnen nicht leid getan? Das ist das Allerschlimmste. Denen hat das Spaß gemacht. Wenn jetzt der harte Gegenstand eine Pistole gewesen wäre, hätte der Brenner den Präfekt wahrscheinlich erschossen. Aber es war keine Pistole. Je mehr Taschen der Brenner herausgezogen hat, umso weicher ist der Kern geworden. Und am Schluss war nur noch eine einzige Plastiktasche so fest zusammengepresst, dass es sich bis zuletzt angefühlt hat, als würde sich darin was verbergen. Da im Garderobenschrank, da habe ich noch was, das Sie vielleicht interessieren könnte. Der Brenner hat einen Schritt in die noch dampfende Duschkabine gemacht und nach der leeren Plastiktasche gleich die nächste Enttäuschung. Weil im Garderobekästchen hat sich auch nichts verborgen. Hey! Aufmachen! Jetzt hat der Brenner ein bisschen zu spät bemerkt, dass der Präfekt die Duschkabine von außen zugesperrt hat. Und kurz darauf hat sich der Brenner gedacht, dass der Präfekt vielleicht vergessen hat, auch das blaue Wasserrad aufzutrennen. Wir werden uns jetzt nicht mehr werden. Noch bevor er gespürt hat, dass das Wasser den Siedepunkt erreicht, hat er es gehört. Der Brenner hat richtig Mitleid mit den alten Rohren gekriegt, in denen das siedende Wasser gearbeitet hat. Ja, was glaubst du? Egal, wie flach sich der Brenner mit dem Bauch an die Wand gedrückt hat, sein Rücken ist trotzdem verbrüht worden. Die Hände lauter Brandblasen. Der Brenner ist jetzt in seiner Kabine rotiert, als würde er es darauf anlegen, möglichst viel von seinem Körper dem kochenden Strahl auszusetzen, damit er so schnell wie möglich erlöst wird. Und im nächsten Moment Marienerscheinung. Mariechen. Wie? Komm, mal, alter Depp, doch so blöd sein! Oh. Lass sie von dem Gestörten da in die Kabine hineinlocken! Das ist ja gar nicht. Wie der siedend heiße Regen plötzlich aufgehört hat, war das ein Erlebnis, wo der Brenner wahrscheinlich noch im hohen Alter sagen wird: Möchte ich nicht missen. Oma Hoher, wer hat sie da drin verreckt? Mariechen. Weil Mariechen ist auf dem tätowierten Oberarm der Marienerscheinung gestanden. wird wohl der Name der Tochter vom Gefängnisdirektor gewesen sein, wegen der der René seine Zeit hat abbrummen müssen. Ich hab gehört, wir haben uns schon geduzt. Du alter Depp. Der René hat den vollkommen aufgeweichten Brenner auf eine Holzbank gesetzt. Am Boden ist ein Mann gelegen. Das dürfte der Präfekt Fitz gewesen sein. Auch wenn es nicht hundertprozentig zu erkennen war, weil der Mann eine weiße Plastiktasche über dem Kopf gehabt hat. So gestört ist der gar nicht. Was glaubst du, wie die neue Dachkirche finanziert worden ist? Und die Sportplätze? Das kommt ja heutzutage mit den Kirchenbeiträgen überhaupt nicht mehr herein, wo alle Leute aus der Kirche austreten. Zahlst du eigentlich Kirchensteuer? Für mich ist das ein Gestörter. Du hättest sehen sollen, wie der die Mary zugerichtet hat. Mhm. Ich war nur eine halbe Stunde einkaufen, wie ich zurückgekommen bin. Ich hab's gesehen. Der Mann mit der weißen Plastiktasche über dem Kopf hätte sich die Plastiktasche natürlich leicht selber herunterreißen können. Nur hat ihm der René vorsichtshalber die Arme mit einer gelben Billertasche an die Vorkriegswasserleitung gebunden. Da sieht man, dass du nichts von Plastiktaschen verstehst. Sonst hättest du ihm nicht ausgerechnet die weiße aufgesetzt. Die weißen halten nichts mehr aus. Darum habe ich ja gewusst, dass es kein Sandler gewesen sein kann, der den Gottle beipackt hat. Das war der da. Für den ist die Weiße gut genug. Ich muss sagen, sie hat zumindest ihren Zweck erfüllt. Das hat man jetzt gerade deshalb so gut gesehen, weil das Material so schlecht war, dass der Inhalt schon blau durchgeleuchtet hat. Der hat jahrelang die philippinischen Jungfrauen an die Festspielstars verhökert. Ja, war sie alle. Seine Mutter ist Sekretärin bei den Salzburger Festspielen, so haben sie die Jungfrauen verteilt. Und heute hat auch noch die Frau von deinem Bewährungshöfer in die Felsenreitschule gestoßen. Die verrat keinen mehr. Ich war von Anfang an mit von der Partie. Für nix überlässt er nicht einmal die Kirchen eine Villa am Mönchsberg. Und mich sperren sie jahrelang ein, wenn ich eine Woche mit der 15-jährigen Tochter vom Gefängnisdirektor meinen Spaß habe. Sie war noch nicht 15. Die Plastiktasche ist immer blauer und blauer geworden. Vielleicht solltest du ihm jetzt doch langsam den Knopf aufmachen. Ich bin nur eine halbe Stunde einkaufen gewesen und wie zurück. Ja, nebst gesehen. Ich glaube, der hat eine richtige Wut auf die Werber gehabt. Der René ist auf einmal zornig geworden. Diese Gestörten beten Tag und Nacht eine Jungfrau an. Und weißt du, wohin das führt? Ja, sie glauben, wenn das Jungfernhäutchen einmal verletzt ist, ist auch schon egal. Kann man gleich die ganze Buben zerfetzen. Ja, vielleicht solltest du ihm jetzt doch langsam den Knopf aufmachen. Schau erst. Die Taschen ist schon ganz blau. Mach's ihm doch selber auf. Dieser Drecksack hätte ich da drinnen fast verbrannt. Nein, ich glaube, das hätte uns als Selbstjustiz ausgelegt werden, wenn wir ihm nicht den Knopf aufmachen. Und ich bin nur auf Bewährung draußen. Andererseits, ich muss immer an seine Frau denken. Der hat ihr 5 Kinder angehängt. Und dann ist sie noch schuld, dass er nicht Priester geworden ist. Für die wäre es besser, wenn wir ihm den Knopf nicht aufmachen. Wenn er 10 Jahre ins Gefängnis kommt, muss sie sich weiter aufopfern und kriegt nichts. Als Witwe kriegst du vom Staat eine ganz gute Pension. Du meinst Notwehr? Notwehr mit Plastiktaschen, das klingt nicht übertrieben glaubwürdig. Oder wenigstens Notwehrüberschreitung. Ja, das könnte sich eventuell ausgehen, wenn du einen guten Anwalt hast. Ich habe keine Rechtsschutzversicherung. Das ist schlecht. Eine Rechtsschutzversicherung sollte jeder Mensch haben. Ich sage immer, die Menschen diskutieren und diskutieren und dabei hätte es wahrscheinlich sowieso nichts mehr genützt, wenn sie ihm die Tasche heruntergenommen hätten. Also die ganze Diskussion im Grunde bla bla. Dann mache ich ihm jetzt den Knopf auf. Ja, den Knopf habe ich eigentlich nicht gemeint. Der René hat dem Präfekt Fitz nämlich den Hosenknopf aufgemacht. Den Reißverschluss mache ich mir auch noch auf. Ja, aber da musst du ihm die Hände schon noch losbinden. Der René hat jetzt die Hände des Toten genommen und sie in die Unterhose gesteckt. In letzter Zeit ist das die reinste Mode. Damit die Leute mehr Spaß bei der Selbstbefriedigung haben, strangulieren sie sich nebenbei oder setzen sich eine Plastiktasche auf. Ein Zellnachbar von mir ist sogar dran gestorben, weil er nicht schnell genug war. Verstehst du das? Wird dir das was geben? Naja, das hätte man den Präfekt Fitz fragen müssen, warum er sowas macht, mit dem Risiko. Aber jetzt ist es spät. Ja. Leider. Naja, ich muss jetzt hinaufgehen und den Regens verständigen, damit das diskret abgewickelt wird und nicht in die Öffentlichkeit gelangt. Das wäre nicht gut für den Ruf des Marianums, dass ein Präfekt so was macht, ne? Das mit der Plastiktasche hat der Brenner der Notapothekerin natürlich nicht erzählt. Ihr hat er es genauso erzählt, wie er und der Regens es der Polizei weisgemacht haben. Und nach dem Gottlieb und der Dr. Okusake und dem Waldbrand hat er sich selber auch noch? Ja, aus Verzweiflung über seine Taten. Selbstgerichtet. Na. Ich kann schon verstehen, dass der Brenner der Notapothekerin nicht die volle Wahrheit anvertraut hat, wie er und der René der Frau Fietz mit voller Absicht zu einer schönen Witwenpension verholfen haben. Weil er hat sie ja erst ein paar Stunden vorher richtig kennengelernt. Ein Beruhigungsmittel. Ein Beruhigungsmittel. Am frühen Morgen. Ja, irgendein Valium oder sowas. Dafür brauchen wir ein Rezept. Wir? Wozu brauchen Sie denn sowas Starkes? Ich habe eine heikle Aufgabe vor mir. Und ich fürchte mich vor einer Blamage. Na was? Wird schon keine Blamage. Kann ich mich auf Sie berufen? Gern. Ein paar Minuten später war Ihr Nachtdienst aus. Gehen Sie mit mir frühstücken? Was ist mit Ihrer schweren Prüfung? Das war ja die Prüfung. Ich habe mir gedacht, ohne Beruhigungsmittel traue ich mich nie, Sie das zu fragen. Jetzt verstehst du vielleicht, dass der Brenner der Apothekerin nicht gleich alles erzählt hat. Bei aller Liebe. Obwohl, Liebe in dem Sinn war es vielleicht noch gar nicht. Nur weil er mit der Notapothekerin im Bett gelegen ist. Schultern, Verbrennungen zweiten Grades. Ohren, Verbrennungen dritten Grades. Bauch, Verbrennungen ersten Grades. Geh auf. Die Notapothekerin natürlich ganz geil auf Diagnose machen. Popschel, Verbrennungen ersten bis zweiten Grades. Penis. Geh. Wie soll denn sonst sagen? Glied, Geschlechtsteil, Zipfel, Nudel, Lümmel, Schwengel, Schwanz, Pimmelnatte, Pfeife, Gurke. Ja, das heißt alles aus der Bravo. Sicher, Spatzi, Prick, Cock, auf Dick. Auf Englisch weißt du das auch noch? Sicher, Pint, Packer, Dr. Feelgood. Schau, wenn ich den nicht angreifen darf, dann muss ich eben verbal auf meine Rechnung kommen. Sag das nur einmal. Dr. Feelgood? Ist das wirklich eine Bezeichnung für... Sicher. Passt doch, oder? I'm crazy about women. I'm crazy about girls. Das wäre der Hinweis gewesen. Und dann hat ihr der Brenner von einem Rockkonzert in Buntigam erzählt, wie er noch auf der Polizeischule war. Und die Rockband mit der Supernummer hat Dr. Feelgood geheißen. Dr. Phil. Gut. Und was wird jetzt aus der Heiratsagentur? Was weiß ich. Vielleicht übernimmt sie der Dr. Prader. Du hast doch gesagt, dass der mit dem Jungfernhandel gar nichts zu tun gehabt hat. Hat er auch nicht. Man kann eine normale Heiratsagentur draus machen. Und was wird aus dem Schorn? Bischof. Die Notapothekerin natürlich hin und her gerissen von der fürchterlichen Mordsgeschichte. Sie hat keine Ruhe gegeben. Kannst du dir ja vorstellen. Männlicher Stolz, voll intakt, nur Haut nicht intakt. Und dann ist sie auch nicht davon heruntergestiegen, dass die Marmortafel am Salzachufer gar kein Wetterbericht war. Aber es steht doch drauf T-R-A-K-L, also Temperatur, Regen, Ansage, kaiserliche Luftdruckmessung. Angeblich sogar ein Kollege von ihr geschrieben. Salzburger Apotheker mit dichterischer Begabung. Dackel. Das war mordswichtig für sie. Hat der Brenner sie eben gelten lassen. Thank you.